folge, was dein Vater spricht. Ich alle, nur den Koffer nicht. Wohlan, so musst du dich bequemen, auch niemals einen Mann zu nehmen. Bis ich den Koffer lassen kann.